Lo primero que diré es que si estoy aquí es porque soy anarquista. Ich möchte als erstes sagen, dass ich hier bin, weil ich Anarchist bin und weil ich glaube, dass die Anarchie absolut notwendig ist. Es gibt eine große anarchistische Bewegung in der ganzen Welt. Die Geschichte ist von Anarchisten gemacht worden, angefangen von den Märtyrern von Chicago, die Kommune von Paris oder die Spanische Revolution. Der Anarchismus hat nichts mit Terrorismus zu tun, wie so oft gesagt wird, und auch nichts mit diesen ganzen Geschichten, diese ganzen Idioten von Regierungen und sonst wie über den Anarchismus erzählen. Que todos estos jerifates y malhechores de gobierno nos cuentan. Mi suerte fue la pobreza. Yo no tuve que hacer ningún esfuerzo. Ich sage oft, dass es mein Glück war, dass ich arm war, dass die Armut mein Glück war, weil ich genau dadurch sehr schnell den Respekt verloren habe vor allen Regierungen, vor der Kirche und auch vor dem Privateigentum. Ich hatte selbst überhaupt nichts. Wie hätte ich da eine Gesellschaft respektieren können, die es nicht verdient, respektiert zu werden, weil dort die Armen nichts haben und keine andere Chance, als sich zu erheben und zum Anarchismus zu kommen. Y el perder el respeto a estas sociedades que no merecen ningún respeto. Yo sé lo que es el fascismo. Ich weiß, was der Faschismus ist. Ich habe ihn selbst erlebt. Ich habe erlebt, wie das Land besetzt wurde von Deutschen, von Italienern, von Phalangisten aus der ganzen Welt. Allein in der kleinen Region, wo ich herkomme, Ribera de Navarra, sind 4000 Menschen erschossen worden. Das waren Tagelöhner, Arbeiter, Bauern. Sie haben niemandem irgendetwas getan. Und das alles ist passiert mit der Komplizenschaft der Kirche. Wenn die Kirche sich anders verhalten hätte, hätte das nicht passieren können. Das ist das Land, wo ich herkomme und was ich respektieren soll, das kann ich nicht respektieren. Ese es el país donde yo nací y ese es el país que querían que yo respetara. Hoy día tenemos vosotros vivís aquí en el país más rico del globo, Alemania. Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt und trotzdem gibt es hier viele Arme und unglaublich viel Ungerechtigkeit. Die Regierung wird dafür keine Lösung bieten. Wir müssen uns selbst darum kümmern, wir müssen protestieren, wir müssen fordern, wir müssen Solidarität üben. Nur so können wir vorwärts kommen. Ja, auch in diesem reichen Deutschland haben wir keine andere Chance. Porque puede dar esta Alemania la inteligencia que tiene en muchas cosas. Y la solidaridad que es necesaria. Du hast jetzt sehr überzeugt geantwortet und Anarchismus vertreten. Du bist aber nach Paris gegangen 1954, als du desertiert bist aus dem Wehrdienst und hast eigentlich erstmal gesagt, du wärst Kommunist zu den Leuten, die du getroffen hast. Wie bist du dann in anarchistische Kreise gekommen und zu dieser Überzeugung? Desde siempre yo iba a la escuela. Y lo que querían inculcarme las hermanas carmelitas, las monjas. Meine Schulbildung habe ich von Nonnen bekommen, von Karmeliternschwestern. Die wollten mir nichts anderes als den Respekt vor dem Vaterland beibringen, obwohl ich damals weder Schuhe noch Brot hatte. Ich hatte überhaupt keine Bildung. Die habe ich erst später bekommen. Ich bin aus dem Heer abgehauen, weil ich dort einen größeren Raub gemacht habe. Wenn sie mich damals verhaftet hätten, geschnappt hätten, dann hätte das die Todesstrafe bedeutet, weil ich das sogenannte Vaterland beraubt hätte. Y a robar aquellos fascistas y repugnantes. Meine Raubgeschichte hat beim Militär angefangen. Ich hatte damals selbst überhaupt kein Hemd, bin aber dann ins Lager gekommen vom Militär und dort waren Tausende von Hemden, Tausende von Schuhen, Sachen, die ich nie gehabt hatte. In aquella época yo estaba trabajando también al contrabando en la frontera. Ich habe damals, als ich beim Militär war, auch einigen Schmuggel betrieben über die Grenze, also von Spanien nach Frankreich, mit den Sachen, die ich da beim Militär geklaut habe. Ich bin unter anderem auch hier, weil ich sehe, dass die Jugend heute ganz oft depressiv ist. Und ich weiß nicht, warum wir eigentlich traurig sein sollten. Wir haben doch noch alles, oder ihr gerade, ihr Jugendlichen, habt noch alles vor euch. Wir können alles ändern. Ich bin 82 Jahre alt, bin aber immer noch der Überzeugung, dass wir zusammen es schaffen können, eine bessere Gesellschaft herzustellen. En la época que yo os hablo, Ich war eben damals im Schmuggel aktiv zwischen den Städten Valcarlos und Irún, lief überall Schmuggel und die ganzen Schmuggler standen natürlich außerhalb des Gesetzes und viele von ihnen waren Anarchisten. Ich höre heute von der Jugend immer, wir sind so überwacht, wir können nichts machen. Ja, die Polizei macht ihre Arbeit, aber wir müssen auch unsere machen. Wir waren damals auch überwacht. Die Guardia Civil, war damals 18 oder 20 Jahre, alt, die Guardia Civil hat uns 24 Stunden überwacht, aber wir haben das auch gemacht. Wir haben sie ebenso 24 Stunden lang im Blick gehabt. Ich bin dann nach Frankreich desertiert. Ich hatte damals, wie ich schon gesagt hatte, überhaupt keine Bildung. Das Einzige, was ich gemacht hatte, war klauen und arbeiten, um was zu essen zu haben. Und ich war immer verfolgt, weil meine Mutter nicht die 5 Peseten hatte, die es gebraucht hätte, um mich freizukaufen, habe ich schon als Kind den Knast kennengelernt. La única educación que yo tenía era aquella que me habían querido imponerme las hermanas. Ich schon gesagt habe, war meine einzige Bildung hatte ich von den Karmeliterschwestern bekommen. Die hatten von nichts eine Ahnung, diese armen Frauen, die wussten nichts von der Welt und das Einzige, was sie versucht haben, mir beizubringen, war Angst und Respekt. Ich hatte nichts gelesen außer dem Kirchenblättchen und dann kam ich nach Frankreich und lernte auf einmal Bücher und Zeitungen aus der anarchistischen Ecke kennen. Y es cuando me inscribo a las Juventudes Libertarias. Ich bin dann habe dann mitgemacht bei der libertären Jugend und habe auf dem Bau gearbeitet und dort haben mich einige Arbeitskollegen irgendwann gefragt, welche Ideologie ich eigentlich angehören würde. Und ich habe gesagt, ich bin Kommunist. Für Franco und die Faschisten war alles, was in Spanien passierte, Kommunismus. Aber das ist eine Lüge. Die kommunistische Partei war damals nur eine kleine Minderheit und die dort wirklich was in Bewegung gebracht haben in Spanien, waren die Sozialisten und die Anarchisten. La han hecho los socialistas y los anarquistas. Du sagst, deine Begegnung mit Kiko Zapaté hätte dein Leben sehr stark verändert. Das muss ich vielleicht kurz erklären. Kiko Zapaté ist ein legendärer Widerstandskämpfer von Spanien. In Katalonien war er aktiv. Er hat in Frankreich meistens dann gelebt, ist aber immer wieder illegal über die Grenze gegangen, hat dort Sabotageaktionen, Überfälle, diverse Dinge betrieben, auch Banküberfälle und hat das Geld dann eben politischen Gefangenen oder Verfolgten in Spanien zugutekommen lassen. Und vielleicht kannst du uns kurz erzählen, wie hast du Kiko Zapaté kennengelernt? Ich war bei der libertären Jugend und da hat mich dann eines Tages Germinal García, der Sekretär der CNT, gefragt, ob ich sie unterstützen könnte. Die CNT war in Spanien die wichtigste Kraft in der spanischen Revolution. Sie hatte 2 Millionen Mitglieder, mehr als die Sozialisten. Und die kommunistische Partei war wirklich nur eine kleine Handvoll. Die sind von Russland unterstützt worden mit Millionen und mit Waffen. Jeder Kommunist hatte 10, bei den Kommunisten kamen 10 Waffen auf eine Person und bei den Anarchisten war es genau umgekehrt. Ja, zurück zur Geschichte. Eines Tages haben sie mich gefragt von der libertären Jugend, ob ich unterstützen könnte. Es gäbe da jemanden, der eine Unterkunft bräuchte, ob ich mit meiner Wohnung aushelfen könnte. Ich sage immer, dass manchmal eine einzige Begegnung oder ein Buch oder eine Zeitschrift dir das ganze Leben verändern kann. Sie haben mich also gefragt, ob ich jemanden unterbringen konnte. Ich wusste überhaupt nicht, um wen es sich handelt. Ich kannte Kiko auch damals nicht. Wir haben uns dann in Paris bei Saint-Germain getroffen und sind zu mir gegangen zum Essen. Wir waren 5 Personen. 3 von uns sind über die vordere Treppe hochgegangen und ich mit einem anderen, den ich nicht kannte, über die hintere, die Dienstbotentreppe in dem Haus. Es war sehr dunkel, der Mann ging hinter mir und ich hörte plötzlich ein Geräusch. Als ich mich umdrehte, sah ich ein riesiges Klappmesser. Und der Mann sagte dann auf Katalanisch zu mir, Kleiner, trau nie irgendjemanden. Wir waren dann in meiner Wohnung und ich habe ihm gesagt, ich tue den Schlüssel hier oben auf den Türstock, dann kannst du kommen, wann du willst. Ich hatte keine Ahnung, wer er eigentlich war. Am folgenden Mittwoch kam ich dann von der Arbeit nach Hause und wollte den Schlüssel nehmen, er war nicht mehr da. Also habe ich geklopft und dieser Mann machte mir auf, er war gerade dabei, einen Salat vorzubereiten. Beim Essen habe ich ihn gefragt, wer bist du eigentlich? Und dann antwortete er, ich bin der Kiko Sabater. Wie war dann diese Begegnung? Also dann hast du mitbekommen, es ist er. Wer war er überhaupt für dich? Und wie hast du es dann, die Begegnung wahrgenommen? Also ich wusste aus der Zeitung, dass dieser Mann total gesucht war, dass die Guardia Civil und alle Polizeien dieser Welt hinter ihm her waren, aber ich kannte ihn nicht. Damals gingen die Guerilleros gegen Franco, auch Kiko Sabater, immer wieder über die Grenze nach Barcelona, um dort Propaganda zu machen gegen den Faschismus. Sie gingen über die Pyrenäen dorthin. Trotzdem haben sie es geschafft, da ihre Aktionen zu machen. Kiko hat es zum Beispiel geschafft, da auf dem im Fußballstadion das ganze Fußballstadion mit Flugblättern einzudecken, mit so einer Art Mörser, so einem Abschussgerät, aus dem die Flugblätter dann über das Fußballfeld verteilt wurden. Con un resorte que había creado una especie de mortero. Kiko era toda una leyenda entre nosotros. Kiko war für uns eine Legende, jemand, den wir total bewundert haben. Und man musste auch in gewisser Weise ziemlich verrückt sein, um diese Sachen zu machen, die Kiko getan hat. Er selber hat zwei Brüder verloren. Sein Bruder José ist von der Guardia Civil erschossen worden. Und sein Bruder Manuel, den haben sie verhaftet, obwohl er nichts gemacht hatte, und mit der Garrotte, mit dem Würgeeisen hingerichtet. Es gab damals einen Film mit Anthony Quinn und Gregory Peck. Es kam der Tag der Rache, das ist ein Teil des Lebens von Kiko in diesem Film und wir haben ihn alle bewundert. Mit Kiko Sabater hat auch deine Zeit als Bankräuber begonnen. Weshalb? Wodurch? La educación que yo adquirí de Kiko Sabater pues era la educación verdaderamente revolucionaria. Ja, von Kiko habe ich überhaupt erst die revolutionäre Bildung mitbekommen, habe erfahren, was 1936 in Spanien wirklich passiert ist, dass dort, was viele Leute gar nicht wissen, teilweise das Geld abgeschafft wurde, dass die Knäste aufgemacht wurden, dass Kollektive gegründet wurden und das nicht nur in Katalonien, sondern in ganz Spanien. Y no era solo en Cataluña, Valencia y Madrid. Era en toda España las colectividades. Ja, das waren die Dinge, die Kiko mir vermittelt hat, dass wir genau diese Revolution weitermachen müssen für die Armen. Y que a la escuela iríamos, yo que no fui a la escuela, que la escuela sería para los pobres y para los trabajadores que no la habíamos tenido. Das sind also genau die Bildung, die Sachen, die ich von Kiko und von anderen Anarchisten mitbekommen habe. Und Kiko hat dann eines Tages zu mir gesagt, Kleiner, zieh dich mal ordentlich an, wir gehen heute zu meinem Anwalt. Me dice, Nano, te vas a vestir bien y vamos a ver mi abogado. Y fuimos al Royal Monceau, un hotel de los más ricos que existe aún de París. Wir sind dann zum Hotel Royal Monceau gegangen, eines der schicksten Hotels in Paris, und haben dort Henri Torres getroffen. Das war der Anwalt von vielen bekannten Anarchisten wie Durruti und Ascaso und auch Minister bei de Gaulle. Wir sind dann reingegangen, haben mit ihm gesprochen und der Anwalt hat versichert, dass es keine Auslieferung für Kiko an Spanien geben würde, was den sicheren Tod bedeutet hätte, wenn er sich in Frankreich stellen und einige Monate im Knast absitzen würde. Pero no habrá ninguna extradición. Decidimos que se presentaría. Wir haben dann beschlossen, dass er es so machen würde, und so kam er dann eines Tages zu mir und hatte ein großes Paket dabei. Das haben wir aufgemacht, und darin war seine berühmte Maschinenpistole und dieses Messer. Er hat mir dann die Waffen dagelassen und hat sich selbst gestellt, hat sich auf der Wache gestellt, um eben diese 6 bis 8 Monate Knast abzusitzen. Er hat mir die Waffen dagelassen, damit ich in dem Fall, dass sie doch versuchen würden, ihn auszuliefern, ihn befreien sollte mit einer Frau. Das war eine völlig verrückte Geschichte, aber man muss eben auch verrückt sein, um solche Sachen machen zu können. Und ja, wirklich unmöglich ist eben nichts. Es war also der Plan, dass ich, wenn da was passieren sollte mit Auslieferung, ihn befreien sollte. Er ist dann gegangen und ich bin wieder arbeiten gegangen. Das war die Zeit des Algerienkrieges und ich habe damals in Nanterre gearbeitet, wo Tausende von Algeriern wohnten unter absolut schlimmen Bedingungen. Die hatten Wohnungen, wo die Dächer aus Karton waren und die Wände aus Holz. Ja, nachdem ich jetzt diese ganzen anarchistische Bildung bekommen hatte, musste ich sehen, wie Menschen unter solchen Bedingungen lebten. Einer meiner Chefs war Chevalier, war der ehemalige Bürgermeister von Algerien. Era el alcalde de Argel. Una mañana, cuando yo fui a mi trabajo, ich bin dann eines Morgens, als ich zur Arbeit da in diesem Slum gegangen bin, habe ich dann dieses Paket mitgenommen mit der Maschinenpistole 1143 und dem Messer und bin da auf die Arbeit gegangen und bin um 15 Uhr dort abgehauen, sodass es keiner gemerkt hat. Ich habe mich dann am Gare du Nord, am Nordbahnhof in Paris, mit einem Freund getroffen. Wir sind da aufs Klo gegangen und ich habe mir ein bisschen diese auffälligen Stellen im Gesicht weggeschminkt, habe mir eine Mütze aufgesetzt und eine Brille und ein Viertel Liter Alkohol getrunken. Wir sind dann um 16 Uhr losgezogen auf den Boulevard Magenta und um 16.28 Uhr haben wir eine Bank betreten und von innen abgeschlossen. Um 5:05 sind wir als Millionäre aus dieser Bank wieder raus. Ich habe schon gesagt, dass ich von vielen Sachen überhaupt keine Ahnung habe, hatte, aber ich glaube, man muss auch auf eine gewisse Weise naiv sein, um sowas überhaupt machen zu können, weil wenn man unglaublich viel weiß, dann bekommt man auch Angst. Inocente, porque cuando se sabe mucho, cuando se tiene una gran educación, yo creo que vehiculamos el miedo. Ich habe das Glück gehabt, dass diese und andere Geschichten bei mir gut gegangen sind. Das ist eine sehr wichtige Geschichte, dass, eine wichtige Sache, dass es beim ersten Mal klappt. Wenn du so viel aufs Spiel setzt, dein Leben und deine Freiheit, wenn es gut geht, dann ist das ein großer Antrieb, weiterzumachen. Aber wenn du beim ersten Mal scheiterst, dann ist das für immer vorbei. Dann traust du dich nicht mehr, sowas zu machen. Mir, Naivling, ist genau die erste Aktion gut gelungen und so habe ich dann eine ganze Zeit lang weitergemacht mit diesen Enteignungsaktionen. Du hast dich dann aber trotzdem ziemlich bald vom Bankraub aufs Fälschen verlegt. Weshalb? Also weshalb dieser Wechsel? Sí, porque claro, yo cuando íbamos, o sea, no creáis que es fácil. Yo no soy un criminal. Diese ganze Geschichte war nicht einfach. Ich bin ja kein Krimineller, aber ich hätte es leicht werden können. Entweder ich oder meine Gegner, die Banker, die Leute, die mir da gegenüberstanden. Weil wenn du mit einer Maschinenpistole losziehst, auch wenn du nicht die Absicht hast, jemanden umzubringen, kann es einfach passieren. Und deswegen habe ich irgendwann die Banküberfälle aufgehört und mich anderen Sachen gewidmet. Tenido un percance, haber tratado de defenderme y haberme hecho un criminal o haber hecho criminales. Por eso yo dejé los atracos y me consagré a otras cosas. Bueno, pues al cierto día, los amigos que viven todos, imprenteros, me pidieron una puerta. Ich hatte damals mit Druckern zu tun und die haben mich gefragt, ob ich ihnen eine Stahltür besorgen konnte, weil die extreme Rechte einen Brandanschlag auf ihre Druckerei verübt hatte und die Hintertür verbrannt war. Ich bin dann 5 Uhr morgens auf die Baustelle gefahren, wo ich damals gearbeitet habe und wo es eine gute Stahltür gab. Ich habe dann versucht, die aufzuladen, aber die war zu schwer. Ich habe es nicht geschafft und in dem Moment kam eine Polizeistreife vorbei. Polizist fragte mich, was ich mache. Ich sagte, ich lade hier eine Tür auf. Und dann fragte mich ein anderer aus dem Auto auf Spanisch, was hast du denn für einen Chef, dass er dich das alleine machen lässt und dir nicht noch einen dazu gibt, der dir hilft. Und ich habe dann gesagt, naja, du weißt doch, so sind die Chefs halt alle. La camioneta de la policía dice, tu patrón ya podía ponerte alguien más para ayudarte a cargar lo que estás haciendo. Y yo le contesté, ya sabe usted cómo son todos los patronos. Los policías bajan y me ayudan a cargar la puerta. Ja, die Polizisten sind dann ausgestiegen und haben mir geholfen, diese Tür aufzuladen. Das ist jetzt gar keine Frage von Intelligenz meinerseits. Es war einfach so, die haben gesehen, wie ich angezogen war, die haben meinen Akzent gehört. Die haben gedacht, naja, das ist so ein Hungerleider, so ein Arbeiter, so ein armer Immigrant. Die wären einfach nicht auf die Idee gekommen, dass ich ein Anarchist bin, der gerade eine Tür klaut für eine anarchistische Druckerei. Entonces, in aquella época, wenn wir in der Zeit Papiere brauchten, haben wir sie bekommen von Leuten, die im Krankenhaus gearbeitet haben und uns die Papiere weitergegeben haben, wenn dort Leute gestorben sind. Die haben wir dann gefälscht, so gut wir es eben konnten. Ich habe dann eines Tages meine Freunde in der Druckerei gefragt, warum druckt ihr mir eigentlich nicht Papiere, Personalpapiere? Sie haben mir dann erklärt, dass man, bevor man Papiere drucken kann, erstmal die ganzen Farben trennen muss und dass man dafür ein ganz kompliziertes Material braucht, was sie nicht hatten. Ich habe sie dann gefragt, wer uns denn bei dieser Geschichte helfen könnte. Que ellos ni tenían ni sabían. Y yo pues les pregunté que me dijesen quién podría hacer ayudarnos en ese aspecto. Entonces los imprenteros, los amigos, me dieron la dirección de alguien, un médico anarquista. Ich habe dann erst eine Adresse bekommen von einem anarchistischen Arzt, den sie schon seit längerem trafen, und der gab mir wiederum die Adresse von einem Fotolabor, von einer Fotoreproduktionsfirma. Ich bin dann dorthin gegangen, stand vor dem Eigentümer und habe gezittert, war total nervös. Ich wusste eigentlich noch nicht mal, um was ich ihn jetzt eigentlich bitten sollte. Und dieser Mann, also der Chef von dieser Firma, sah mich zittern und sagte, jetzt beruhig dich mal, ich bin auch Anarchist. Ich konnte es überhaupt nicht glauben, dass jetzt so ein Unternehmer sowas sagt. Cuando me vio que yo estaba temblando, me dice, oye, tranquilízate, que yo también soy anarquista. Yo no podía imaginar que un impresor en esas condiciones, un gran patrón, pudiese ser anarquista. Y entonces al tener... Wir hatten dann vereinbart, dass ich am nächsten Tag ihm das Material bringen sollte, wo er die Farben trennen sollte. Und er war davon ausgegangen, dass es um Flugblätter oder Bücher oder irgendwelche Broschüren ging, die damals in Spanien verboten waren, dass er die eben nachdrucken sollte. Ich kam dann an und gab ihm einen Personalausweis, einen Führerschein und Pässe. Er hat sich total aufgeregt, war total sauer, weil er damit nicht gerechnet hatte. Ich musste weinen, weil ich sah das alles den Bach runtergehen und habe gesagt, das geht doch nicht. Du hast gesagt, du bist Anarchist, also musst du dich auch so verhalten. Ich weiß nicht, wie ich ihn überzeugt habe. Ich habe irgendwie versucht, ihn zu überreden, habe gesagt, wenn wir das machen, dann können wir tausende Jahre Knast verhindern oder sogar Todesstrafen. Und irgendwie habe ich es dann geschafft, ihn zu überzeugen. Er hat gesagt, komm am nächsten Samstag vorbei. El hombre me dice, vienes el sábado, ¿qué es lo que, cómo pude decírselo? Con las lágrimas, yo no sé cómo. Si usted nos hace estas cosas, podemos evitar miles y miles de años de cárcel e incluso penas de muerte. Ihr habt dann massenhaft Papiere gefälscht, Reisedokumente, alles, was du gerade erzählt hast, für verfolgte politische Flüchtlinge, aber auch für revolutionäre Bewegungen weltweit. Der größte Coup, der auch ausführlich nachher im Film zu sehen sein wird, deswegen werden wir den jetzt nicht ganz, ganz ausführlich vielleicht hier schildern, ist die massenhafte Fälschung von Traveler Checks von der damals weltweit größten Bank, der First National City Bank. Ihr habt die gefälscht. Vielleicht kannst du aber auch mal ein bisschen erzählen, wie das dann überhaupt ging. Also weil die wussten ja, ihr habt die dann weltweit eingelöst. Da war ja auch ein ganzes, im Grunde ein ganzes Netzwerk an Leuten dahinter gesteckt. Also nochmal zurück zu der Geschichte mit den falschen Papieren. Nachdem wir dann diese Farbtrennung bekommen hatten von diesem Labor, haben wir angefangen zu drucken. Wir hatten dann Personalpapiere aus allen möglichen Ländern und damit konnten wir uns wieder ganz anders bewegen. Wir konnten Autos mieten, Wohnungen, wir konnten tausend Sachen machen, die wir vorher nicht machen konnten. Und so sind wir dann langsam vorwärts gekommen, wie es der Dichter Machado gesagt hat, der Weg entsteht beim Gehen. Wir hatten Papiere nicht nur aus Spanien, wir hatten aus allen möglichen Ländern, Deutschland, Italien, Belgien, Frankreich. Überall hatten wir die Papiere. A tener toda la clase de documentos, o sea, de pasaportes, de documentos de identidad, de permisos, todo. Entonces, los alemanes, los italianos, los belgas, los franceses, toda la clase. Con eso, pues claro, comprábamos, vendíamos, alquilábamos y hacíamos lo que queríamos. Hacíamos los travelers, las pagas de multinacionales, los travelers del Banco de Bilbao, del Banco Central. Wir haben dann auch Schecks gefälscht, Schecks der Bank von Bilbao, von italienischen Banken, auch Lohnschecks von Multis. Und dann haben wir irgendwann überlegt, warum sollen wir eigentlich nicht den Dollar fälschen? Wir hatten eigentlich auch schon alles dafür vorbereitet, das zu tun, aber dann hat uns ein Anwalt gesagt, wir sollten damit sehr vorsichtig sein, denn wenn sie uns damit erwischen würden, würden wir 20 Jahre Knast riskieren und das wäre doch ein sehr hoher Preis gewesen. Lo teníamos todo preparado, pero por intermedio de mis abogados, de nuestros abogados, me dijeron que había que tener mucho cuidado, porque si nos cogían a nivel del dólar serían 20 años de cárcel y eso era mucho pagar. Los traveler cheques del banco de españoles en todos los sitios. Wir haben nach einem Zahlungsmittel gesucht, was man auf der ganzen Welt einlösen konnte. Und so sind wir auf die Schecks der First National City Bank gekommen. Que lo que hacíamos nosotros. Y inundamos, o sea, éramos 30 equipos. Wir waren 30 Grüppchen auf der ganzen Welt, die in dieser Geschichte beteiligt waren, die sich untereinander kannten. Das waren Leute aus dem Baskenland, von ETA, aus Uruguay, von den Tupamaros, aus argentinischen Gruppen, aus Frankreich zum Beispiel Aktion Direct und Gari. Wir haben eben dann diese Schecks überall eingelöst, aber die Bank hat darüber erstmal lieber stillschweigen. Bewahrt, sie wollte nicht, dass das bekannt wird. La gente, o sea, el turista, los turistas compraban los traveler cheque de la Ford National City Bank y cuando iban a los bancos weil eben so viele pues falsche Schecks zirkulierten, konnten die Touristen irgendwann ihre Schecks, die sie gekauft haben, von 100 oder 1000 Dollar nicht mehr einlösen, weil diese 45.000 Filialen, die Bank auf der ganzen Welt hat, alle die Anweisung bekamen, dass sie keine Schecks mehr einlösen sollten über einen Wert von 10 oder 20 Dollar, eben weil diese ganzen falschen Schecks kursierten. Aber eines Tages ging es dann schief, wie das eben immer passiert, und ich wurde festgenommen. Las estafas que estaban ocurriendo y no los explicaban a nosotros como a los turistas y como a todo el mundo. Por últimas decidieron, o sea, estaban, me detuvieron porque pues el que va a la fuente tarde o temprano cae. Bueno, es muy largo explicar todo ello. Lo que quiero decir es sobre todo en el tribunal, o sea, después de sacarme de la cárcel y de todas esas cosas, o sea, llegamos a la negociación. El banco estaba acojonado porque, claro, nadie creía ya en la, como dice, por ejemplo, Thierry Fagar, uno de los abogados, un banco pues es la confianza. Si se pierde la confianza, pues ya no puede funcionar ese banco. Y entonces se trata, en uno de los procesos que yo tenía, pues se trata de, vienen para negociar. Y yo le digo al abogado que no se puede negociar. ¿Cómo vamos a negociar si nos reclaman? Ich bin dann irgendwann auch wieder aus dem Knast rausgekommen, das ist eine längere Geschichte, und schließlich ist es sogar dazu gekommen, dass die First National City Bank mit mir verhandelt hat. Wie Thierry Fagar, mein Anwalt, der daran auch beteiligt war, in dem Film, den wir gleich sehen werden, sagt, ist es für die Banken total wichtig, dass die Leute Vertrauen in sie haben. Und durch diese Fälschung ist das Vertrauen verloren gegangen. Also sahen sie sich gezwungen, zu verhandeln. Ich habe erst gedacht, das ist doch Quatsch, wie soll ich mit denen verhandeln, wenn die Millionen Entschädigung von mir fordern. Aber letzten Endes kam es dann doch dazu. Ich bin dann in diesen Saal reingegangen, wo die Anwälte waren, um zu verhandeln, und wollte dem Vertreter der Citibank die Hand geben. Der hat sich geweigert, weil er sagte, ich begrüße doch keine Kriminellen. Und ich habe dann total geflucht und habe gesagt, die Kriminellen, das sind nicht wir, sondern das seid ihr. Ihr korrumpiert mit eurem Geld die ganze Welt. Ihr seid diejenigen, die Kriege finanzieren. Ihr seid die Kriminellen und Terroristen. De todas las guerras en el mundo. Ustedes no han hecho más que millones de muertos. Ustedes son los terroristas. Entonces, todos los ricos que son, Die Reichen haben von nichts eine Ahnung. Die denken zwar, dass sie schlau sind und das ganze Wissen haben, aber wir haben auch unsere Schlauheit. Ich habe dann bei der Verhandlung gesagt, okay, aber das geht nur im Tausch. Wenn ihr was von uns wollt, dann müsst ihr uns auch noch was geben. Und sie sind dann letzten Endes darauf eingegangen. Das werdet ihr gleich im Film sehen. Ich habe das, diesen ganzen Sieg, den habe ich nur hinbekommen, weil ich es geschafft habe, dass um mich rum jede Menge Leute waren, die andere Sachen kannten, die ich nicht konnte und die das mit mir zusammen gemacht haben. Das war eine Geschichte von David gegen Goliath, aber die hat nur funktioniert, weil da eben ganz, ganz viele Leute dran beteiligt waren und deswegen gehört der Sieg auch uns allen, allen Armen. Para mí es algo David contra Goliath y esa victoria no me pertenece a mí, nos pertenece a todos los pobres, a todos los trabajadores que debemos perder el respeto. Podemos hacer si queremos. Ganz kurz zusammengefasst, es war dann tatsächlich die Einigung, dass die Bank gesagt hat, wir verfolgen das nicht weiter. Die Anklage wird fallen gelassen. Er hat sogar auch dann noch ein bisschen Geld bekommen und er hat dann die Druckplatten übergeben und auch das versprochen, dass es damit aufhört. Du warst 1974, bist du ins Gefängnis gekommen und auch deine Frau Ann. Ihr hattet eine kleine Tochter von 4 Jahren damals. Ihr wart plötzlich verschwunden. Ihr wart plötzlich beide weg. Ihr habt auch eine, also diese Tochter, die hat sehr viel Verfolgung auch mitbekommen. Ihr wurdet verfolgt, also du wurdest auch verfolgt. Sie hat, wie war das für sie? War das nicht auch schwierig? Ja, als meine Frau Ann und ich verhaftet wurden, blieb unsere kleine Tochter Julieta alleine zurück. Dann haben sich meine Geschwister und die Familie von Ann um sie gekümmert. Also jetzt nicht Familie im weiteren Sinn, sondern wirklich die enge Familie. Ihr fehlte natürlich total Vater und Mutter, auch wenn sie gut versorgt war. Die Familie hat ihnen dann immer gesagt, dass wir auf Reisen wären, dass wir verreist werden. Und als wir dann wieder aus dem Knast rauskamen, wollte sie uns erstmal überhaupt nicht sehen, wollte uns noch nicht mal umarmen. Con ella, no quería ni abrazarnos y durante varios meses no nos miró a la cara. Sí, cuando una de las veces cuando me detienen. Einmal, als die Polizei mich festgenommen hat, da habe ich gesagt, ihr müsst mich jetzt gehen lassen, ich muss meine Tochter von der Schule abholen. Und die Polizei hat dann zu mir gesagt, wir sind doch seit 6 Monaten hinter dir her und hinter verfolgen deine Tochter und du hast sie in den ganzen 6 Monaten nie abgeholt. Hace 6 meses que estamos detrás de tu hija y hace 6 meses que no has ido a buscarla tu hija. Das Individuum ist das, was es ist, durch das, was es tut. Es gibt auch viele Anarchisten, die nur rumschwätzen und nichts tun. Wir sollten das Schwätzen und das Reden den Pfarrern und Politikern überlassen. Pues son unos mejores que otros. El ser tiene que demostrar en su práctica lo que es. Menos cuento. Los sermones para los curas y para los políticos. Aktuell setzt du dich auch stark ein für die 80-jährige Sonja Suda und ihren Lebensgefährten Christian Gauger. Die beiden sollen als Mitglieder der revolutionären Zellen, also in der Stadtguerilla in den 70er Jahren, Sprengstoffanschläge verübt haben. Sie wurden festgenommen in Frankreich, hatten dort lange illegal gelebt, über Jahrzehnte hinweg wurden ausgeliefert. Wie hast du sie kennengelernt? Sonja la conocí pues allí en París, cerca de donde yo vivo. Os dais cuenta las injusticias. Este puto país, Alemania, el más rico del globo hoy día. Ich habe Sonja in Paris kennengelernt, in der Nähe da, wo ich auch wohne. Es ist doch eine unglaubliche Geschichte, dass Deutschland, eines der reichsten Länder der Welt, Angst hat vor einer Frau, die mehr als 80 Jahre alt ist und dass sie die einsperren. Das ist eine unglaubliche Ungerechtigkeit, dass sie in diesem Alter mit der Zustimmung von Sarkozy von Frankreich nach Deutschland ausgeliefert wurde und mit der Zustimmung der mächtigsten Frau der Welt hier im Knast verschwunden ist. Una mujer a esta edad que sea extraditada con el consentimiento del señor Sarkozy y que sea puesta en la cárcel aquí con el consentimiento de la mujer más poderosa del universo. Bueno, y para terminar yo diré que sobre todo vosotros los jóvenes, Zum Schluss möchte ich noch sagen, besonders an die Jugendlichen, dass wir von niemandem irgendwas erwarten sollen. Es wäre zwar schön, wenn wir von Regierung oder vom Papst irgendwas zu erwarten hätten, aber das ist nicht so. Wir müssen selbst die Verantwortung übernehmen. Wir müssen wissen, dass wir damit alleine sind, dass wir das alleine schaffen müssen. Aber wir können auf uns selbst zählen. Wir können überall kleine Kooperativen gründen, kleine selbstverwaltete Betriebe. Und wir leiden ja hier zumindest nicht mehr unter Hunger. Das ist in anderen Kontinenten wie Afrika noch anders, aber wir haben hier inzwischen ganz andere Möglichkeiten. Yo creo que el hambre está acabado por hoy en nuestras tierras, en Alemania y en Europa. En África es otra cosa. Ja, gibt es denn Fragen? Weil wir würden jetzt noch eine Viertelstunde Fragen machen. Allerdings die große Bitte, bitte kurze Fragen stellen, keine Co-Referate oder ausführlichen Bemerkungen. Wir haben in Paris gearbeitet und auch für die argentinische Opposition. Da ist die Frage, hatten Sie Kontakt mit Pimentel und Costa Gavras? Weil was mich motiviert hat, gegen Faschisten zu engagieren, waren Filme wie État de siège und La guerre finie. Ja, das waren Intellektuelle. Wir haben versucht, praktisch was zu machen. Ich bin in dem Zusammenhang auch mal festgenommen worden. Wir hatten eine Gruppe in Paris, die versucht hat, während der Weltmeisterschaft 78 was zu machen. Vielleicht ganz kurz, es ging die Frage, handelt es sich um die Militärdiktatur Argentinien? Genau, es gab damals die Kampagne Fußball, ja, Folter, nein. Und in Paris gab es eben die Gruppe, die sich erst vorgenommen hat, Platini zu entführen und weil sie an den nicht rankamen, dann den Trainer der französischen Mannschaft. Das hat alles nicht geklappt, war aber ein Versuch, genau in diese Geschichte einzugreifen, wo mit einer Weltmeisterschaft eine Diktatur gerechtfertigt werden sollte. Das war ein kleiner Einschub meinerseits. Also wir hatten dadurch eine Menge Unannehmlichkeiten und wir haben aber die in Kauf genommen, weil wir wussten, dass in Argentinien Leute in Flugzeuge verfrachtet wurden und über dem Rio de la Plata abgeworfen wurden, also ins Meer geworfen wurden. Como veréis en la película, seguramente uno de mis abogados era Thierry Fagar, que yo soy el padrino de su hija, de la Maya. Ihr werdet in dem Film sehen, dass ich bekannte Anwälte hatte. Also einer war Thierry Fagar, der Pate seines Kindes. Der andere war Roland Dumas. Das war derjenige Anwalt, der das Erbe von Picasso verwaltet hat. Das hatte dermaßen Ausmaßen, dass Frankreich, wenn es das hätte kaufen wollen, nicht genug Mittel gehabt hätte dazu. Das waren also meine Anwälte und ja, die haben mich in diesen ganzen Geschichten unterstützt. Die haben, als ich angeklagt war wegen verschiedenen Entführungen, mich da rausgehauen, aber ich habe ihnen auch in anderen Sachen geholfen. Es gab noch mehr Fragen dort hinten. Ja? Welche Rolle haben denn Frauen in deinem Widerstand gegen den Faschismus gespielt? Hast du auch mit Frauen zusammengearbeitet oder hauptsächlich? Ja klar, gab es bei uns auch Frauen, aber wir waren da schon noch teilweise noch etwas zurück. Die ganze Welt hat sich gegen die spanische Revolution gestellt, weil da genau solche fortschrittlichen Dinge passiert sind. Zum Beispiel konnte da 1932 die Frau schon wählen in Spanien, während das in Frankreich erst 1947 eingeführt wurde. Mientras que en Francia la mujer francesa empezó a votar en el 47. Ich hoffe, ich sehe nicht aus wie ein Betrüger oder wie ein Kapitalist. Ihr werdet das in dem Film gleich sehen, wie das mit der Geldverteilung lief. Da sage ich auch, dass die ganzen Leute, die daran beteiligt waren, egal ob sie jetzt von Aktion Direkt, von Gary, von den Tupamaros oder Basten waren, dass sich von denen keiner bereichert hat. Wir haben uns vielleicht von dem Geld mal irgendwie eine Hose gekauft, wenn wir sie brauchten, oder wenn eine Aktion gut gelaufen ist, haben wir es uns mal geleistet, danach in ein Restaurant zu gehen. Aber ansonsten ist dieses Geld immer für die Bewegung, immer da hingegangen, wo es gebraucht wurde für die Bewegung. Zum Beispiel wurden Familien von Gefangenen unterstützt, es wurden Anwälte bezahlt, Papiere, Material. Ja, der Raub ist für mich ein revolutionärer Akt, wenn das Geld eben nicht für individuelle Zwecke bestimmt ist, sondern so für die Bewegung. Para presos, para abogados, para material, para todo lo que necesitábamos, como debe ser. El robo en nuestros medios, el robo es siempre considerado un acto revolucionario por la utilización que hacemos. Te diré más. El espacio Luis Michel es un pequeño. Ich habe in Paris so ein kleines Abajo, Zentrum aufgebaut, das Espace Luis Michel. Das ist so eine kleine Veranstaltungshalle und dahinter ein vierstöckiges Haus. El espacio Luis Michel. Dieses Lokal könnte ich jetzt benutzen als Café, als Laden, als Garagen, aber ich benutze es für mein Ideal. Ich benutze es dafür, anarchistische Ideen zu verbreiten und Veranstaltungen zu machen. Und das ist das, was ich als Reichtum ansehe. Ich bin nicht gegen Reichtum, ich bin dagegen, dass Reichtum falsch eingesetzt wird und dass die, die mehr haben, immer mehr haben wollen. Damit kommen wir nirgendwo hin. Yo no estoy en contra de la riqueza. Yo estoy en contra de la mala utilización de la riqueza. Para mí es el saber utilizar la riqueza. Yo creo que ahí es donde estamos equivocados todos. El que más tiene, más quiere. Y lo que hace es echarse a perder. Herzlichen Dank. Wenn jetzt keine brennenden Fragen mehr sind, da ist noch eine brennende Frage, oder? Ganz kurz vielleicht. Wir haben alle gesehen, wie der Kommunismus kaputt gegangen ist. Einfach so, ohne Widerstand richtig zu leisten. Warum glaubt er immer noch an den Anarchismus? Warum glaubt er, dass der Anarchismus immer noch will? Con todo respeto, te voy a also ich werde versuchen, dir mit allem Respekt zu antworten. Ich denke, dass keiner die Lösung parat hat. Aber wir wissen, dass alle Regierungen gescheitert sind und mehr gescheitert sind als wir. Wir können kleine Aktionen machen und können damit vorwärts kommen. Es geht darum, dass wir den Respekt vor der Gesellschaft verlieren und dass wir weiterkommen, indem wir einfach in kleinen Schritten kämpfen. A esta sociedad. No vamos a ningún sitio. Ojalá que tú, que contestas, tuvieses razón, tuvieses una solución. Pero sabemos que nadie tiene la solución. La solución puede venir luchando y luchando poco a poco. Okay, herzlichen Dank. Herzlichen Dank an Lucio Otubia fürs Kommen und an Alex Arnold. Also wenn jemand ein Buch signiert haben möchte, Lucio wird draußen sein. Das Geld ist nicht für mich.